An einem Tag, nicht lange nach dem Rinderbraten und dem Clownsgesicht im Kartoffelbrei, saß Willy nach einem heftigen Regenschauer irgendwo am Straßenrand auf dem Bordstein. Er hatte wieder einmal den Bus nach Hause verpasst, aber das machte nichts. Er war damit beschäftigt, den toten Maulwurf im Rinnstein zu beobachten, weil er sehen wollte, ob das strömende Wasser ihn in den Gully schwemmen würde. Auf einmal kamen zwei große Jungen des Weges, die sich gegenseitig in den Arm knufften und mit diversen ordinären Sprüchen bedachten. Als sie Willy sahen, blieben sie stehen. »Sieh doch mal, wie der Kleine sich da selbst umarmt«, sagte der eine. »Weil das kein Mädchen bei klarem Verstand je tun würde«, sagte der andere. »Das ist der Spinner«, sagte der Erste. Oh, »was für kleine rosa Augen der doch hat!« »Und die Haare mit dem Topfschnitt«, sagte der Zweite, »sieht aus, wie wenn ihn wer skalpiert hat. Ey, du, Mongo!« Willy löste die Arme und sah zu den beiden hoch. »Dein Gesicht sieht verdächtig wie mein Arsch aus«, sagte der Erste und klatschte mit seinem Kumpel ab. Willy richtete den Blick wieder auf den toten Maulwurf. Der bewegte sich zwar auf den Gully zu, aber nur ganz langsam. Wahrscheinlich würde er es nicht schaffen, jedenfalls nicht, wenn es nicht wieder zu regnen begann. Nummer 1 versetzte Willy einen Fußtritt gegen die Hüfte und schlug vor, ihm eine Abreibung zu verpassen. »Ach, lass ihn in Ruhe«, sagte Nummer 2. »Ich mag seine Schwester, die sieht scharf aus.« Die beiden zogen ab, Willy wartete, bis sie außer Sicht waren, dann stand er auf, zog den feuchten Hosenboden vom Hintern weg und ging zu Fuß nach Hause. Seine Eltern waren noch auf der Arbeit und Roxy war irgendwo, wahrscheinlich bei einer Freundin. Opa saß in seinem Zimmer und sah sich im Fernsehen eine Spielshow an. Als Willy hereinkam, schaltete er das Gerät aus. »Du lahmst wie ein alter Ackergaul«, sagte Opa. »Hä? Du hinkst irgendwie. Komm mit raus auf die Veranda, ich will eine rauchen. Was ist passiert?« »Mich hat einer getreten«, sagte Willy. »Ich habe gerade einen Maulwurf beobachtet, der war tot. Ich wollte sehen, ob er in den Gully gespült wird oder nicht.« »Und? Wurde er?« »Nee. Oder erst, wo ich schon weg war, aber das glaube ich nicht.« »Dich hat also einer getreten, hm?« »Ein großer Junge, ja.« »Aha«, sagte Opa, womit das Thema erledigt war. Die beiden gingen auf die Veranda hinaus und setzten sich. Opa steckte sich eine Zigarette an und hustete den ersten Zug mit mehreren Rauchwölkchen wieder aus. »Erzähl mir von dem Vulkan unter dem Yellowstone Park«, schlug Willy vor. »Hm, schon wieder?« »Ja, bitte.« »Tja, das ist ein großer, vielleicht der größte. Und eines Tages wird er ausbrechen. Dann fliegt der gesamte Staat Wyoming in die Luft. Außerdem ein Stück von Idaho und das meiste von Montana.« »Aber das ist noch nicht alles«, sagte Willy. »Ganz und gar nicht.« Opa nahm einen Zug und hustete. »Dabei wird 1 Milliarde Tonnen Asche in die Atmosphäre gepustet. Überall auf der Welt wird die ganze Ernte eingehen und viele Menschen werden sterben. Das Internet, auf das alle so stolz sind, wird im Eimer sein.« »Wer nicht verhungert, wird ersticken«, sagte Willy. Seine Augen leuchteten, er griff sich an die Kehle und machte »Es könnte ein Massensterben geben, wie das, wo die Dinosaurier krepiert sind, nur dass es diesmal uns treffen würde.« »Richtig«, sagte Großvater. »Der Junge, der dich getreten hat, würde dann nicht mehr dran denken, sowas zu tun. Der würde nach seiner Mami schreien.« »Aber seine Mami wäre tot.« »Richtig«, sagte Großvater.